Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 6. Oktober 1787. Du schreibst mir in deinem letzten Briefe, dass du einen von mir erwartetest, und ich habe dir 3 Posttage hintereinander allemal geschrieben und 2 Posttage vergeblich einen von dir erwartet. Besinne dich doch, ob du 2 Briefe von mir schon in Händen gehabt hast, ehe du deinen letzten an mich fortschicktest, und ob du nachher noch einen erhalten hast. In diesem letzten habe ich dir wegen meiner Zurückkunft so viel geschrieben, dass ich noch gar nichts bestimmen kann. Herr von Kalb ist noch nicht hier, die französischen Offiziers sind von ihren Semestern bis jetzt noch zurückgehalten worden. Charlottens Verfassung ist dieselbe, wie ich hierher kam. Warum wär ich also hier gewesen? Ich bin der Reflexionen darüber so müde geworden, dass ich dieser Materie aus dem Wege gehe. Und bis ich mit meiner gegenwärtigen Arbeit zu Rande bin, habe ich es ganz aufgegeben, an mich selbst zu denken. Von hiesigen Neuigkeiten habe ich dir wenig zu schreiben. Unser Herzog geht zum Leidwesen des ganzen Landes in holländische Dienste. Er war etliche Tage hier und ist im Fluge wieder fort nach Holland, um wahrscheinlich den ganzen Winter da zu bleiben. Gesprochen hab ich ihn nicht. Ich ließ ihm durch Knebel melden, dass ich ihm gern mein Kompliment machte, wenn er einen Augenblick für mich übrig hätte. Zu sprechen hätte ich aber sonst nicht mit ihm, worauf ich zur Antwort bekam, dass er mir eine Zeit nennen würde. Es ist aber nicht geschehen, weil sie ihn hier gar nicht zu Atem haben kommen lassen. Gestern Abend ist er fort. Biester war dieser Tage auch hier. Er gefällt mir wenig, eine feine forschende Physiognomie, der es aber doch auch nicht an Präsumption fehlt. Er war bei Lavater, der ihn fast über Magnetismus bekehrt hat. Auch Lavaters Sohn war in Weimar, der sich in der Welt herumführt und sagt, dass er nicht von seines Vaters Meinung sei. Sein Vater, hört man von ihm, bereue jetzt manches. Er gibt auch Aufschlüsse über seinen Vater, die vieles gut machen. Schade, dass er diesen Sohn nicht vor seine Schriften kann binden lassen. Es sind doch indiskrete Burschen, die Autoren. Der junge Mensch erzählt unter anderem auch Campe von seinem Vater und dass dieser vieles zurücknehmen würde, wenn er könnte. Campe lässt das Drucken und Lavater jammert gegen seinen Sohn, dass der arme Mensch jetzt niemand mehr traut. Ich bin diese Woche von vielen Göttingern heimgesucht worden, die während der Ferien herumstreifen. Sie erzählten mir von Schlözers Farce mit seiner Tochter, die doch ganz erbärmlich ist. Bürger will über den Kant lesen. Mit Wieland habe ich seit einiger Zeit wieder sprechen müssen, weil wir einander an fremdem Ort trafen. Neulich war ich bei einem Souper, das Hofrat Vogt gab, wobei Wieland auch war und wo ich ihn nach 6 Wochen zum ersten Mal wieder sah. Wir haben von der Zeitung gesprochen, es ist doch sonderbar mit dem Menschen, wenn es mir sonst begegnet wäre, daß meine schönen und überspannten Ideale von Menschen und Freundschaft so zu Schanden gingen, so hätte ich mich eines Widerwillens oder Schmerzes kaum erwehren können. Hier war ich so ruhig, kalt und unbefangen, daß ein Dritter nichts ahnen konnte, wie nahe wir uns einst waren und wie trivial wir auseinander kamen. Es ist hier seit dem 1. Oktober eine Mittwochsgesellschaft von Damen und Herren, die recht artig ist, aber kein Adel wird zugelassen. Bei dieser bin ich auch. Es wird gespielt, diskuriert, zuweilen auch getanzt und dann in Gesellschaft suppiert. Hier hab ich Wieland wieder und mehr gesprochen. Er spielte schon, wie ich kam, weil noch sonst wenige da waren, stellte ich mich zu seinem Spieltisch. Er wollte mir einen Stich versetzen und sagte, ich müsse mir eine sehr schlechte Idee von ihm machen, weil ich ihn nie sehe, als mit Karten. Ich sehe ihn recht gern so, sagte ich, aber, fuhr er fort, sein Leben sei überhaupt ja nur Spiel. Es drückte mich auf dem Herzen, Amen zu sagen. Die Bertuch gab mir hernach ihre Karten und ich spielte mit. Ich hielt nachher eine Unterredung mit ihm über den tiefen Geist des Whistspiels und bekam seine Spielerfahrung zu hören. Seine Frau kam dazu und er sprach von seinem friedlichen Ehestand. Hier hat er mir recht wohl gefallen. In der Tat ist sie auch ein so nachgiebiges, gutmütiges Geschöpf, als Wieland braucht, um in der Ehe nicht ein unglücklicher Mensch zu sein und andere dazu zu machen. Ich habe jetzt eine Whistpartie hier erschaffen, welche auch für diese Mittwochsgesellschaft beisammen ist. Diese besteht aus Mademoiselle Schmidt und Schröder, dem Kamerad Riedel, der Instruktor beim Prinzen und ein sehr braver junger Mann ist, dem Hofmedikus Hufeland und mir. Du wirst gestehen, dass ich auch für die Augen dabei gesorgt habe. Die Mademoiselle Schmidt ist gar sehr artig gegen mich, dass ich euch gar nicht sagen darf. Ihr Vater invitierte mich neulich zu sich, und ich werde vielleicht wohl hingehen, des Wissens wegen. Mit der Schröder bin ich auf dem charmantesten Fuß. Sie hat mir neulich ihre Lieder zum Präsent gemacht und ich ihr den Carlos. Sie hat für mich das Gute, dass sie natürlich ist. Dieser Tage ist hier Bilderausstellung, wo sehr gute Stücke von der Schröder sein sollen. Selbst da gewesen bin ich noch nicht. Meine übrigen Abende bringe ich entweder bei Charlotte oder der Frau von Imhof zu, wo wieder gespielt wird. Ich habe wirklich Bedürfnis dazu, weil ich viel arbeite und lese. Vogt sagte mir, dass ihm vor 5 Tagen von Wagnern aus Dresden geschrieben worden, du würdest Hofrat. Hat sich vielleicht wieder etwas gezeigt? Von Dahlberg habe ich die versprochene Geistersehergeschichte erhalten, woran nicht viel Besonderes ist. Ich werde sie dir aber schicken. Im Septemberheft des Merkur findest du Wielands Rezension vom Carlos. es ist einiges gut darin gesagt. Charlotte empfiehlt sich euch recht herzlich, grüße mir alle 100.000 Mal und lebe wohl. Dein S. Mit beid will ich berichtigen, willst du nur die Mühe übernehmen und die Interessen bis auf Ostern mit ihm ausmachen, den Wechsel aufsetzen und mir schicken.